gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spieß. Marabu! Er war ein Multiinstrumentalist, der als Ein-Mann-Kapelle ein ganzes Programm gestalten konnte. Neben den Instrumenten der Saxophongruppe spielte er Flöte, Klarinette, Englischhorn, Trompete und Mundharmonika auf allerhöchstem Niveau. Dazu kamen der Gong, Pfeifen und diverse Percussion-Instrumente. Roland Kirk aus Ohio erblindete bereits mit 2 Jahren. So entwickelte er schon früh ein Gespür für Klangwelten, die Sehende wahrscheinlich nie erreichen. Alles war für ihn Sound, alles Musik. Die Schritte der Menschen, die ihm entgegenkamen, Kindergeschrei, der niederprasselnde Regen, das Hupen der Autos, das Kreischen der Hochbahn, sogar sein eigener Herzschlag. Kirk war dazu ein experimentierfreudiger Musiker, der sogar seine Instrumente selbst umbaute. Durch spezielle Spieltechniken konnte er gleichzeitig auf 3 Saxophonen musizieren. Kirk vermischte unterschiedliche Stile, sodass Zuhörer den Eindruck hatten, eine Swingkapelle und ein Hardbop-Ensemble würden miteinander im Wettstreit liegen. Und aus der Ferne näherte sich bereits eine Free-Jazz-Combo. Ja, wenn die Inspiration so groß ist, dass einem ein einziges Instrument nicht reicht, dann muss man sich eben 3 Saxophone in den Mund stecken. Und einer, der das konnte, war Rassan Roland Kirk. Kirk's Work von dem Wizard of Sax auf den 111 Jazz-Alben im Immons Verlag. Oh. Das ist ein Album eines Jazzmusikers, der besonders gut komponieren konnte. Er hieß Oliver Nelson, ein hervorragender Saxophonist und ein hervorragender Arrangeur. Er setzte sich mit dem Blues auseinander, aber auf abstrakte Weise. Deshalb nannte er dieses Album The Blues and the Abstract Truth. Man muss aber nicht befürchten, dass das eine Musik ist, die unnahbar ist. Ganz im Gegenteil. Das sind sehr sinnliche Stücke, die einen sofort mitnehmen, weil die Melodien so stark sind und die Harmonien so wohlgesetzt sind und weil auch die Solisten auf sehr, sehr hohem Niveau spielen und sich ganz anregend gegenseitig abwechseln. Bill Evans, Roy Haynes, Eric Dolphy, Paul Chambers, Freddie Hubbard sind mit dabei unter der Leitung von Oliver Nelson. The Blues and the Abstract Truth. Thank you. Jazz kommt von den Baumwollfeldern südlich der Mason-Dixon-Linie aus absteigendem Storyville von Streetbands, die in Louisiana zur Beerdigung aufspielten. Tiefschwarze Musik. Was macht also ein weißer Jazzmusiker, der unbedingt diese Musik spielen möchte? So ähnlich haben vermutlich viele Jazzer gedacht, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die US-Jazz-Szene einzudringen versuchten und auf Platzhirsche wie Charlie Parker oder Dizzy Gillespie trafen. Schwarze Giganten mit riesiger Aura und beispielloser Spieltechnik. Die Neulinge mussten ihre eigene Spur finden oder im Meer der Unbekannten untergehen. Nur die Smartesten setzten sich durch. Nicht gegen, sondern mit ihren schwarzen Kollegen. Darunter weiße Musiker wie Lenny Tristano, Gil Evans und George Russell. Ihre Stärke war, dass sie Stile wie Cool Jazz, Modal Jazz und frühe Entwürfe des Street Jazz vorwegnahmen und Begegnungen mit europäischer Avantgarde nicht scheuten. George Russell erregte das erste Mal Aufmerksamkeit, als er 1953 sein musiktheoretisches Werk Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization herausbrachte und zum Vater des Modal Jazz wurde. 8 Jahre später gelang ihm mit Aesthetics ein Klassiker, der noch heute äußerst spannend ist. Es ist hochkomplexe Musik, die aber auch sehr ergreifend und sehr sinnlich ist. George Russell, Aesthetics. Manchmal können ganz liebliche Melodien etwas Revolutionäres haben. Das ist hier der Fall. Wir sprechen von einem Album, das Waltz for Debbie heißt und von dem Pianisten Bill Evans und seinen beiden Trio-Begleitern stammt. Dieser Pianist, Bill Evans, hatte eine Spielweise, in der er ganz neue Harmonien mit sehr melodischen Formen verknüpfte. Er machte eigentlich hochkomplexe Kammermusik, aber sie klang eingängig und so schön wie Jazz zu seiner Zeit selten. Mit seinen beiden Begleitern, nämlich dem Schlagzeuger Paul Motion und dem Bassisten Scott LaFaro, schuf er außerdem eine Trio-Kommunikation, in der die Instrumente wirklich gleichberechtigt agierten. Das war kein Pianist, der einfach nochmal zwei Begleiter dabei hatte, sondern es war wirklich ein Trio. Musikalische Durchdringung und das mit den vielleicht schönsten Stücken, die man in der Geschichte des modernen Jazz finden kann. Waltz for Debbie mit dem Bill Evans Trio. Thank you. Der Flötist Herbie Mann war ein vielseitiger Mann und das wahrlich in jeder Beziehung. Er ließ für seine Kunst keine Grenzen zu, war unermüdlich auf der Suche nach Neuland. Er erkundigte afrikanische und lateinamerikanische Klangwelten, spielte bereits Worldmusik, ehe diese Jahre später zu einem Begriff wurde. Seine musikalische Reise führte ihn öfter an Orte, die verpönt waren oder erst sehr viel später von Nashville entdeckt wurde. Diese Haltung brachte Herbie Mann immer wieder Kritik ein. Für seine eklektischen Ausflüge in Pop-Gefilde wurde heftig gescholten. Dabei war es gerade der Wagemut in seinen ersten beiden Jahrzehnten, die ihn von vielen seiner Zuhörer abhob. Sein Durchbruch beim breiten Publikum kam allerdings erst, als Mann 1961 durch Brasilien tourte und die Bossa Nova-Szene kennenlernte. In New York nahm er At the Village Gate auf, ein legendäres Album und dazu auch sein erfolgreichstes. Das Stück Coming Home Baby war ein Riesenhit. Die Gründe werden jeden Hörer schnell klar. Eine Einspielung von hypnotischer Kraft, getragen von der Coolness der aufkommenden Latin-Jazz-Bewegung. Ein Meisterstück, schon die Hülle, die in abstrahierender Form eine Tänzerin, einen Musiker zeigte, der mit seinem Blasinstrument geradezu verschmolzen ist. Herbie Mann, At the Village Gate, ein sanftes, weich konturiertes Instrument, wird hier zum ganz starken Sprachrohr eines modernen Jazz. Radio. Es gibt einen schönen Spruch, der Mozart zugeschrieben wird. Was ist blöder als eine Flöte? Antwort: Zwar Flöten. Sonny Rollins war bereits ein anerkannter Musiker, hatte mit Größen wie Miles Davis oder Thelonious Monk gespielt, wichtige Alben veröffentlicht, als er sich abrupt aus der Jazzszene zurückzieht. Obschon ihn die Kritik lobt, ist er mit seiner Musik unzufrieden und er zieht sich zurück in eine absolute Anonymität. Nicht einmal ein Telefon gibt es mehr in seiner Wohnung. Stattdessen liest Rollins eine Unmenge, studiert Zen, gibt das Rauchen und Trinken auf. Und vor allem entdeckt er das Saxophon neu, sucht kreative Möglichkeiten jenseits der ausgetretenen Pfade. Wenn die Pendler morgens über die East River nach Manhattan rauschen, steht Rawlings auf der Williamsburg Bridge und bläst in sein Horn. Wenn sie abends heim nach Brooklyn fahren, hält er immer noch einsame Zwiesprache mit seinem Saxophon. Nach 2 Jahren endlich geht er wieder ins Studio. Das Album, das er einspielt, gehört zu seinen eindringlichsten Einspielungen überhaupt. Ein klangvoller Volumen, Kraft und Kontur. Töne, die einen schon beim ersten Stück direkt anspringen und die durchgängig eine besondere Klarheit der Aussage haben. Jeder Ton ist ein Statement. Die Jazzfans spüren, dass Rollins mit dieser Aufnahme eine Brücke von den rigiden 50er Jahren in die hoffentlich freieren 60er Jahre schlagen will. Wenn Sie nicht wissen, ob Ihre Stimme stark genug ist, um andere Leute zu erreichen, stellen Sie sich auf eine Brücke und rufen Sie in die Nacht hinaus. Und wenn Sie genug Widerhall von dieser Stimme hören, dann ist die Stimme stark genug. Genau das wurde Sonny Rollins klar und er stellte sich nächtelang auf die Williamsburg Bridge und blies die Töne so stark er konnte, um ihr Volumen noch einmal zu steigern, nachdem er ohnehin schon einer der prägnantesten Tenorsaxophonisten des Jazz gewesen war. The Bridge von Sonny Rollins in dem Band 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, heute bei Radio Marabu. Thank you. zwei Leute ganz leise miteinander sprechen, ist das mitunter besonders interessant und mitunter besonders spannend zu verfolgen. Genau das taten im Jahr 1962 der Pianist Bill Evans und der Gitarrist Jim Hall. Zwei Musiker, die für ihre besonders geschmackvollen Linien und für ihre ganz eigenen Harmonien bekannt waren und dafür, dass sie einen leisen, aber sehr prägnanten eigenen Ton hatten. Und hier auf dieser Platte namens Undercurrent, also Unterströmung, dialogisierten sie so kreativ, wie es in der Geschichte des Jazz selten einmal bei introvertierten Musikern passiert ist. Eine Platte, die man gehört haben muss, wie auch die anderen 110 in unserem Buch 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen aus dem Emmons Verlag, die hier auf Radio Marabu präsentiert werden. Thank you. Wenn ein Zug so richtig Fahrt aufnimmt, dann kann man ihn eigentlich nicht mehr aufhalten. Und so war es auch mit dem Klavierspiel des Kanadiers Oscar Peterson. Das war ein unglaublicher Virtuose, der so schnell und gleichzeitig aber auch so kreativ spielen konnte, wie die wenigsten zu seiner Zeit. In Trio-Formationen spielte er Stücke ein, die noch heute erstaunlich sind von der faszinierenden Synchronizität der drei Musiker, die da miteinander agieren. Eine Aufnahme von ihm, die besonders stark ist und die eine zeitlose Schönheit hat, ist das Album Night Train zusammen mit dem Bassisten Ray Brown und dem Schlagzeuger Ed Thigpen. Oscar Peterson. Hören Sie sich diese Musik an, egal ob Sie gerade zu Hause sind oder aber im Zug sitzen auf einer Reise. Wie viele Jazzmusiker der 40er und 50er Jahre glaubte auch der Saxophon und Dexter Gordon, dass sein Spiel eine größere Tiefe bekommen würde, wenn er ähnlich wie sein Vorbild Charlie Parker Drogen benutzen würde. Ein Trugschluss. Er war in den 50er Jahren der Sucht völlig erlegen, konnte kaum noch spielen, trat nur noch sporadisch auf. Erst 1960 gelang es ihm, seinen Konsum zu kontrollieren, und er verlegte 1962 seinen Wohnsitz für die nächsten 14 Jahre nach Europa. Dort wurde er ein gefragter Musiker, sowohl für amerikanische Jazzer als auch im Zusammenspiel mit den Europäern. Wir haben von Gordon die Einspielung Our Man in Paris gewählt, die exemplarisch für seine Arbeit in den 60er Jahren ist. Vielleicht kennen Sie diesen Musiker aus dem Kino. Es gibt einen hinreißenden Film des französischen Regisseurs Bertrand Tavernier mit dem Musiker Dexter Gordon in der Hauptrolle. Dexter Gordon war ein 2 Meter großer, langer Lulatsch, der unglaublich kraftvoll spielte. Und in diesem Film spielte er eben die Rolle seines eigenen Lebens. Einen Musiker, der mit Drogen zu kämpfen hat und Freunde braucht, die ihn aus dem Sumpf herausziehen. Die Eindrücke aus diesem Film sind unglaublich prägnant. Und es gibt in diesem Film auch die Musik von Dexter Gordon. Our Man in Paris. Dexter Gordon swingt so kraftvoll und charaktervoll wie nur die wenigsten. Hören Sie ihn an. Thank you.